Hurentaxi, Folge 12 von Martin Auer. Sally hat mich angerufen. »Wir wollen auf die Donauinsel. Bringst du uns zur U-Bahn?« Aber während sie sich zurechtgemacht haben, hat Vera angerufen und Sally hat einen Job in der unteren Viaduktstraße bekommen. »I send you Mirko«, hat die Vera gesagt. »But Martin is here. I drive with Martin.« Die Vera kann die linke Augenbraue bis zum Haaransatz hochziehen. »I hate Mirko. You know, the agency called me, I have a job, and after 5 minutes he was here. He must have been very near, so he called me, but I was taking a shower. I say, you must wait 10 minutes, but he, keine Zeit. I hate him, I cannot fly. Judy ist gleich mitgekommen. Während der Fahrt haben wir über die Verträge geredet, die die Mädchen unterschreiben sollen. Ich unterschreibe keinen Vertrag, hat die Selle gesagt. Morgen gehe ich zur anderen Agentur, ich brauche Yolanda nicht. Ich bin die untere Viaduktgasse einmal hinunter und einmal hinaufgefahren. Die Pension, die ich gesucht habe, hat nur ein kleines Messingschildchen an der Tür gehabt. Judy ist inzwischen ausgestiegen und hat an der Tankstelle Bacardi Breezes gekauft. Ich habe Sally abgesetzt, Judy von der Tankstelle geholt und einen Parkplatz gesucht. Dann haben wir die Bacardi Breezes getrunken. Die waren schnell leer, also bin ich noch einmal zur Tankstelle gefahren. Stell dir vor, gestern habe ich 12 Tequila getrunken und nichts gespürt. Ich konnte einfach nicht betrunken werden. 12 Tequila und Bier und Wein, aber nichts. Da war ein Mann, der war verrückt nach mir, der hat mir Rosen gekauft, hat meine Beine geküsst, Tequila gezahlt, alles. Aber ich wollte nichts von ihm. Ich habe viele Freunde, aber nur so, nicht als Boyfriends. Ich brauche keinen Boyfriend. Ich habe einmal geliebt und ich liebe den Mann noch immer, aber er ist weg. In Schubhaf, weißt du, was das ist? Schubhaft? Ja. War er auch aus Nigerien? Ja, er hat ein Problem gehabt. Er hat Drogen genommen. Und verkauft auch? Ja, verkauft auch. Und jetzt ist er schon weg, 3 Monate. Und hast du was von ihm gehört? Nichts. Aber er hat gesagt, er kommt zurück. Eines Tages, er kommt zurück. Darum will ich keinen anderen Mann. Mich wollen viele. Sie zeigt ihr Handy. Hier, 5 Männer rufen mich an, schreiben SMS. Wo bist du? Wann treffen wir uns? Aber ich brauche keinen. Nur als Freund, weißt du? Ficken, wozu ficken? Ich ficke genug in meinem Job. Ich will nur Spaß, weißt du? Ich bin jung, ich brauche nicht einen Mann fürs Leben, nur für Spaß. Ich bin jung, ich mache keine Pläne. Wozu Pläne? Morgen ist es doch anders. Dieser Bacardi Breezer hat überhaupt keinen Alkohol. Schau, ich habe gekauft das. Sie zeigt ein Wodkafläschchen. Ich habe das hineingetan, aber ich spüre nichts. So, der Nächste, der anruft, mit dem gehe ich auf die Donauinsel. Mir ist egal, der Erste, der anruft. Du wirst sehen. Das sagt sie noch 5 Mal. Aber es ruft keiner an. »Ach, Sally, mach schnell, ich will gehen.« Endlich meldet sich Sally, wir holen sie ab. »Sally, ich habe Bacardi Breezer getrunken und noch Schnaps zur Verstärkung hineingegeben. Aber ich spüre schon wieder nichts. Ich kann nicht betrunken werden. Gerade habe ich zu Martin gesagt, der Erste, der anruft, mit dem gehe ich auf die Donauinsel.« Es ruft keiner an. Aber wir fahren trotzdem auf die Donauinsel. Die Nacht ist schwül und halb Wien drängt sich in den Bars. Auf den Theken tanzen Go-Go-Girls und Go-Go-Boys, es riecht nach Souvlaki und Döner und Grillhändel. Wir gehen über den Steg auf die Insel zu Judys und Sallys Stammdisco gegenüber der Sunken City. Judy geht um Drinks, Bier für mich und Tequilas für sich und Sally. Dann redet sie wieder von letzter Nacht und ihren vielen Verehren. Schließlich kommt einer daher, den sie kennt, ein fescher Afrikaner in einem ärmellosen T-Shirt, das seine muskulösen Arme zeigt. Judy setzt sich auf seinen Schoß. »Hey, you are heavy.« »If I'm heavy, I go.« »Okay, you are not heavy.« Judy tut sich schwer. Sie wirbt um Mike, aber es soll so aussehen, als ob er um sie wirbt. Ein paar andere schwarze Burschen kommen vorbei, bleiben an unserem Tisch stehen und reden mit ihm. Es sind dieselben Typen, wie sie sich in Kenia am Strand herumgetrieben haben. Beach Boys, Gigolos. Die sind nicht hier, um zu dealen, jedenfalls nicht hauptsächlich. Die sind hier, um Frauen aufzureißen, sich aushalten zu lassen, im besten Fall zu heiraten und die Papiere zu kriegen. Schließlich steht Mike auf und geht mit den anderen irgendwo anders hin, irgendwas checken. Judy geht auf die Tanzfläche. Mein Bier ist warm geworden in der nächtlichen Hitze. »I am tired of my life«, sagt Sally. »Und was willst du?« »Ich will ein normales Leben. Ich will bei meinem Kind sein, mit einem Mann an meiner Seite.« So redet sie. »Na, dann mach's.« »Aber wie?« »Ich weiß nicht.« »Aber wenn es wirklich das ist, was du willst, dann tu's. Fahr zurück nach Polen. Bleib bei deinem Kind.« »Aber ich brauche einen Mann.« »Warum?« »Ich brauche eben einen.« Ich habe gelacht. »Willst du mich?« »Warum nicht? Du denkst jung.« »Da habe ich sie einmal kurz gedrückt.« »Solange du sagst, du brauchst einen Mann, wird es nicht funktionieren. Nur wenn du sagst, ich will diesen Mann, kann es klappen.« »Ich brauche einen Mann und basta.« »Ah, du brauchst dies, du brauchst das. Wenn du genug von diesem Leben hast, dann hör auf. Mach dir einen Plan. Leg 70% von jedem Job auf ein Konto. Und wenn du eine bestimmte Summe hast, fahr heim.« Sie macht ihr komisches »Ich bin ein kleines Mädchen und schäme mich Gesicht«. »Soll ich dir sagen, warum ich diesen Job angefangen habe?« »Sie hat hier in einem Lokal Teller gewaschen. Dann hat sie ihren Freund kennengelernt und ist mit ihm heim nach Polen gefahren. Und weil er schwarz ist, hat man sie beide an der Grenze aufgehalten und befragt.« »Ich sage, ich mache nichts Schlechtes. Ich nur in einem Lokal die Teller wasche.« »Dass sie mir einen Stempel in den Pass geben, 5 Jahre Aufenthaltsverbot, wegen Schwarzarbeit.« »So, ich brauche einen falschen Pass, damit ich wieder herkommen kann.« 25.000 Schilling. Und der Mann, der gibt mir den Pass, mir gesagt, wie ich das Geld verdienen kann für den Pass. Er mir auch die Jobs verschafft. Am Anfang weine ich. Ich denke, ich kann es nicht tun. Jetzt ist es okay, jetzt macht es mir nichts. Aber in Polen könnte ich es nie tun. Nicht in meinem Land, nein. Lieber würde ich die Straßen kehren. Judy kommt mit einem anderen Schwarzen von der Tanzfläche. Sie wollen ins B-72. »Na gut, ich will auch nach Hause.« 2 Tage später hat mich Sally angerufen. Sie ist sehr glücklich mit der neuen Agentur. Sie haben mir schöne Bilder gemacht und sie hat die ganze Nacht gearbeitet. »You know what I do in my job, no? I make Griechisch, did you know?« »Nein, jetzt weiß ich es.« »Und Jolanta? Sie macht Sonderangebot mit Naturfranzösisch und Griechisch für 180. Also das ist praktisch gratis. Und hier ist mein Preis 200.« »Gut. Willst du mich anrufen?« »Sicher.« »Vergiss mich nicht, wir gehen ins Schwimmbad.« »Ich vergesse dich nicht, sicher.« »So, see you.« »See you.« Der Gerd ruft mich an, ich soll ihn von der Agentur abholen, in die Bürgergasse bringen und dann nach Hause. Im Büro hängen überall Zettel von Gerd unterschrieben. »Joy hat 3 Tage Jobsperre. Gerd. Nach 20 Uhr ist niemand im Büro außer den Telefonistinnen. Gerd. Ariel 10 € abziehen wegen verdrecktem Zimmer. Gerd.« Als wir in der Bürgergasse ankommen, sehe ich die 3 Schrauben ihr Gepäck in ein Auto mit polnischer Nummer laden. Lydia winkt mir zu. Gerd geht mit ihr ins Haus, kommt zurück mit den Handys und Ladegeräten der 3. »Was ist denn los?« »Rausgeschmissen haben wir's.« »Und? Warum?« »Best steppert sein zum Arbeiten.« Carina und Lydia haben immer schon nach 3 Jobs genug gehabt und die Ringkämpferin hat sowieso keine Jobs gekriegt. Die 3 haben uns kost 1.300 € und braucht haben sie uns 800. Ich möchte nicht wissen, was der Typ jetzt mit ihnen macht, der es herbracht hat. Mit dem tat ich mich nicht anlegen, weil dem ist wurscht, ob er einen umlegt. Den nächsten Job habe ich mit Madame Morena gehabt. »Wir müssen zuerst nur zu meiner Freundin. Ich habe meine Taschen dort stehen lassen, weil ich bin gestern nach dem Job gleich zu meinem Freund. Und da kann ich nicht mit einer Tasche kommen, wo die Ketten klirren.« »Na, verständlich.« »Wir fahren in den 12. »Das ist ein Anfänger. Na, das sind mir eh lieber, weil die nicht solche Ansprüche haben. Bei einem anderen, da tut er oft schon die Hand weh vom Hinhauen und du weißt schon immer, was dem noch alles antun sollst.« »Hast viele Jobs?« »Ich mache das ja nur nebenberuflich. Donnerstag tue ich kellnerieren und sonst bin ich in der physikalischen Therapie, Heilmasseurin.« »Ah, da weißt Bescheid, was der Körper vertragt.« »Ja, da gibt's ja Sachen, die man wissen muss. Also mit der Peitschen oder mit der Klatschen, die Nierengegend, das gehört unbedingt ausgespart. Und dann muss das ja auch so sein bei den meisten, dass da keine Spuren bleiben, oder zumindest am nächsten Tag, dass man nichts mehr sieht. Und hat dir das eigentlich wer gezeigt? Hast du dir das von wem beibringen lassen? Ja, also ich habe zuerst ausgeholfen bei einer Freundin in der Kammer und dann habe ich auch einen Gast gehabt, der mir das alles gezeigt hat, wie der das haben will. Na, ich frag, wer unsere Madeln, die füllen da halt da so Fragebogen aus, nicht? Und da steht Domina und da sagen sie, gut, mach ich auch ein bisschen mit der Peitschen, das wird nicht so schwer sein. Aber die wissen ja gar nicht Bescheid, hm? Ja, und die hauen uns die Preise zusammen. Weißt, ich mach ja eigentlich nicht die andere Richtung. Aber da war einer, der hat nur wollen einen nackten Popo und da Nadeln reinstechen. Und pro Nadel 1.000 Schilling. Nur 5.000 Schilling, das ist ja schnell verdientes Geld. Da habe ich mir ein Vereisungsspray gekauft und dann habe ich mich da eingesprüht, dass ich nichts spüre. Und dann habe ich halt geschaut und wenn ich gesehen habe, dass er sticht, habe ich so einen Schmerzensschrei loslassen. Aber einmal, da habe ich irgendeine Stelle nicht erwischt und der sticht mich da rein und ich war nicht gefasst drauf. Ah, da habe ich losbrüllt. Zum Glück war das die letzte Nadel. Na, aber die werden auch immer extremer. Und manche, die haben ja so richtige Kastrationswünsche. Da schnürst du sie ab, nicht? Und die Eier sind schon ganz blau und dann sagt er, schneid mal so, schneid mal so. Oder einer wollte einmal, dass ich ihm den Schwanz abbeiß. Na, das ist eine endgültige Aktion. Ja, das ist sicher aufregend, aber nachher tut's ihm dann leid. Da habe ich einen gehabt, einen Kinderarzt vom allgemeinen Krankenhaus. Da habe ich mir schon gedacht, dass der auf die Kinder losgelassen wird. Zudem habe ich mir dann immer eine zweite geholt, weil der war so anstrengend die ganze Nacht. Streckbank haben wir keine gehabt. Jetzt haben wir ihn halt so auseinandergezogen, zu zweit und treten mit den Steckelschuhen. Und der wollte immer noch mehr. Und der war so richtig aufsässig, weißt, frech, damit wir es ihm ordentlich geben. Aber da verlierst du dann wirklich den Respekt vor so jemand, wenn der so vor dir kriecht. Und manchmal haben wir dann nur eine dritte angegriffen, weil die ganze Nacht, 10 Stunden, das hält's einfach nicht aus. Na, ich mach nicht alles, ich hab meine Grenzen. Nadeln nur in die Brustwarzen. Schwanz mach ich nicht. Oder höchstens in die Vorhaut. Weil das hört dann gar nicht mehr zum Bluten auf. Ja, einen habe ich gehabt, den habe ich immer einen Knopf annehmen müssen. Aber ich habe meine Grenzen. Wenn's dann heißt, schneid mich, dann sage ich, nein, das tue ich nicht. Ich fahre ins Büro, um abzurechnen. Die Vera hält mir den Telefonhörer hin. Martin, kannst du dem Kunden erklären, wie er von Simmering mit dem Auto daherkommt? Ich erkläre es ihm, dann hole ich Paulette ab, die nicht weit von hier wohnt. Vera erklärt ihr, das ist ein Rollstuhlfahrer, aber er klingt jung. Was ist das? Roll was? Er ist invalid, sage ich, kann nicht gehen. Er fährt in seinem Wagerl, ich mache ihr das vor. Na und was soll ich machen? Naja, dasselbe wie immer. Paulette lacht verlegen. Bei dir ist es halt eh oft nur mit der Hand oder Französisch, sagt Vera. Na, oder er unten und du oben, das wird auch gehen. Ich schaue aus dem Fenster. Das ist er jetzt. Es ist eh ein Fäscher. Der junge Mann, schlank, sportlich, braungebrannt, macht die Fahrertür auf, nimmt den Rollstuhl vom Rücksitz, klappt ihn auf und schwingt sich hinüber. Ich gehe runter zu ihm. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass die Treffpunktwohnung zwar im Erdgeschoss ist, dass da aber trotzdem einmal 3 und einmal so ungefähr 15 Stufen zu überwinden sind. Pass auf, das geht so, sagt er zu mir. Da anpacken und wichtig ist, dass das so gekippt bleibt. Ich ziehe den Wagen die Stufen bei der Eingangstür hoch. So, jetzt kommen leider noch ein paar mehr Stufen. Wart, wenn du da beim Geländer gehst, dann helfe ich dir. Er zieht sich mit den Armen am Geländer hoch, während ich den Wagen ziehe. So, da sind wir. Danke dir. Da wartest du? Na, ich bin in einer Stunde wieder da. Alles Gute und viel Spaß. Carlotta ist neugierig und ich zeige ihr das Behindertenauto. You see, he can do everything with his hands. Did you have an invalid client once? No, this is an otter for me. For me I cannot. I must have to weep. My father, she is accident from 3 years. She cannot walk. You know what is wheelchair. Ich hole Madame Morena ab und bringe sie nach Hause, dann fahre ich zurück zur Agentur. Das war eine feine Sache, sagt der junge Mann, als ich ihn von der Wohnung abhole. Was nicht? Ganz gut. Die ist lieb, gell? Und wie? Aber so jung. Na ja, bei uns sind sehr viele junge Mädchen. So, Runter geht es eigentlich genauso. Wichtig ist, dass das so gekippt bleibt. Ja, das schaffen wir schon, wenn man weiß, wie es geht. Ich hab halt nicht so viel Erfahrung. Ah, du machst es sehr gut. So, sind wir schon da. A-Stufen kommt noch. Das geht dann schon.